Welt ist schlecht. Die Welt ist hässlich. Nur manchmal fällt durch manche Menschen in die Welt ein später entdeckte man in der Krypta unter Notre Dame zwei menschliche Skelette in inniger Umarmung. Das eine war das einer Frau mit einem geflochtenen Band um den Hals und das andere das eines Mannes mit einer verkrümmten Wirbelsäule. Als man versuchte, das eine Skelett von dem anderen zu trennen, zerfielen ihre Knochen zu Staub. Ein Morgen, der Tag wird begrüßt von den Glocken Notre Dames. Unsere Geschichte fing an und sie schließt mit den Glocken Notre Dames. Fragt uns nicht, ob es eine Moral gibt. Vielleicht kommt es darauf auch nicht an. Slide!